ARD. Nun stopf ihn schon das Maul, Frau! Willst du draußen stehen? Hosianna, bist du da? Ja, du kommst. Gott sei mit euch, Kinder. Hier habt ihr. Wenn ihr nur aufhört mit dem Radau. Hab Dank, gute Frau. Danke. Christus segne euer Haus. Lasst euch den Speck schmecken. Mach die Tür zu! Da soll ich das ganze Dorf heizen. Und nun macht euch davon, bevor der Bauer mit der Mistgabel kommt. Speck? Hat sie wirklich Speck gesagt? Oh, ja, und seht ihr, was sie noch in den Beutel getan hat? Oh, Honigbrot. Schmalzküchlein. So kann's von mir aus bis Silvester weitergehen. Krabat von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ulla Illerhaus. Musik Rainer Quade. Regie Angeli Backhausen. Teil 1: Die Mühle im Koselbruch. Ich war glücklich damals. Hatte nur das, was ich am Leib trug, und schlug mich so durch. Das war nicht leicht, aber es gab auch gute Tage. Wie die zwischen den Jahren. Wir zogen als heilige drei Könige über die Dörfer und konnten uns Abend für Abend den Bauch vollschlagen. Allein das reichte schon zum Glücklichsein. Ja, das hätte immer so weitergehen können. Bis Silvester und noch länger. Aber es ging nicht so weiter. Dreimal drei Jahre ist es her, dass ich den Traum träumte, der mich dahin brachte, wo ich nun bin. 11 Raben saßen auf einer Stange und sahen mich an. Komm nach Schwarzkollen. Es wird nicht zu deinem Schaden sein. Gehorche der Stimme des Meisters. Gehorche ihr. Am hinteren Ende der Stange war ein Platz frei. Krabat, komm nach Schwarzkollen. Komm, Krabat. Frühstück! Was man nicht alles zusammenträumt? Was hast du denn geträumt? Nicht zur Bedeutung. Wir zogen weiter, bekamen Speck, Wurst und Äpfel von den Bauern für unseren großartigen Gesang. Wenn der kleine Lorbisch mit seinem glockenhellen Sopran nicht unser Gebrumm überstrahlt hätte, wären uns einige Köstlichkeiten entgangen. Im Laufe des Tages hatte ich die seltsamen Raben vergessen. Aber der Traum wiederholte sich in der Nacht darauf. Krabat, Krabat, komm nach Schwarzkollen in die Mühle. Es wird nicht zu deinem Schaden sein. Gehorche der Stimme des Meisters. Am Morgen fragte ich den Bauern, bei dem wir unser Nachtlager hatten. Schwarzkollen? Ja doch, beim Forst von Hoyerswerda, an der Straße nach Leipe. Da gibt es ein Dorf, das so heißt. In dieser Nacht durften wir in einer Scheune in Großpartwitz bleiben. Und wieder kam der Traum. Krabat, komm nach Schwarzkollen. Die Mühle am Koselbruch. Es wird nicht zu deinem Schaden sein. Komm in die Mühle am schwarzen Wasser. Gehorche der Stimme des Meisters. Gehorche ihr. Da beschloss ich, der Stimme zu folgen. Den kleinen Lobo schließ ich nur ungern zurück, aber er würde sich schon durchschlagen. Ich musste nach Schwarzkollen, diese Mühle suchen, und fühlte mich wie von einer unsichtbaren Leine gezogen. Im Morgengrauen, als die Gefährten noch schliefen, schlich ich mich davon. Guten Tag. Tag. Gibt es hier eine Mühle? Wir haben im Dorf keine Mühle. Und in der Nachbarschaft, gibt es da eine? Wenn du die meinst... Ja, die, ja, vielleicht meine ich die. Im Koselbruch hinten, am schwarzen Wasser, da gibt es eine. Danke, aber genau die suche ich. Hab Dank. Warte! Ich möchte dich warnen, Junge. Meide den Koselbruch und die Mühle am Schwarzen Wasser. Es ist nicht geheuer dort. Es gibt sie also, die Mühle. Aber Junge, da geschehen unheimliche Dinge. Da ist Zauberei und Hexerei im Spiel. Ich sag es dir, geh nicht dahin. Vielen Dank. Hab Dank, alter Mann. Ach je, dem ist nicht zu helfen. Ich musste sehr Acht geben, nicht vom Weg abzukommen. Denn vor mir war es stockfinster. Wie ein Blinder im Nebel tappte ich immer weiter durch den Wald, bis ich eine Lichtung erreichte. Genau in diesem Moment rissen die Wolken auf und der Mond tauchte alles in kaltes Licht. Da war sie. Wie ein mächtiges, böses Tier, das auf Beute lauert, lag die Mühle in den Schnee geduckt. Dunkel und kein bisschen einladend. Niemand zwingt mich dazu, dass ich hingehe. Aber was wäre ich für ein Hasenfuß, wenn ich es nicht täte? Flur war es ebenso finster wie im Wald, aber ganz hinten, am Ende des Ganges, drang schwaches Licht durch eine angelehnte Tür. Durch den Türspalt sah ich eine Kammer, in der eine rote Kerze brannte. Sie klebte auf einem Totenschädel. Da saß ein bleicher Mann. Ein schwarzes Pflaster bedeckte sein linkes Auge. Er las in einem dicken Buch, das an einer Kette hing. Dann hob er den Kopf und starrte mich direkt an. Obwohl ich doch hinter der Tür stand und er mich gar nicht sehen konnte. Ein Blick war das zum Fürchten. Da bist du ja. Plötzlich stand der Mann mit der Augenklappe hinter mir. Weiß der Teufel, wie er da hingekommen war. Jedenfalls nicht durch die Tür. Aber wie seid ihr? Ich bin hier der Meister. Du kannst bei mir Lehrjunge werden. Ich brauche einen. Du magst doch. Ich mag. Und was soll ich dich lehren? Das Müllern? Oder auch alles andere? Das andere auch. Schlag ein. Wortlos leuchtete mir der Meister über die steile Holztreppe auf den Dachboden, wo die Mühlknappen ihren Schlafraum hatten. 12 niedrige Pritschen mit Strohsäcken gab es da, und auf den Strohsäcken lagen zerknüllte Decken. Es sah so aus, als wären die Burschen überstürzt aus den Betten geholt worden. Ein einziger Schlafplatz war unberührt. Der Meister zeigte auf das Kleiderbündel am Fußende. Deine Sachen. Ich war zum Umfallen müde und kaum lag ich auf meinem Strohsack, da war ich auch schon eingeschlafen. Schau an, schau an. Wer seid ihr? Im Schein einer Stalllaterne starrten sie mich an. Wir sind das, was du auch bald sein wirst. 11 weiße Gestalten mit weißen Gesichtern und weißen Händen. Wir sind hier die Müllerknappen. Hallo. Was denn sonst? Das sind wir. 19. 11 seid ihr? Du bist der 12. Wie heißt du denn? Krabat. Und du? Krabat. Ich bin Tonda, der Altgesell. Dies ist Kubo, Andrusch, Lischko. Sag dir meinen Namen. Ich heiße Hanso. Das ist Peter. Staschko. Ich bin Staschko. Der da, Kito. Ich bin Kito. Ja, du bist gleich ich dran. Bin du bist. Ich heiße Merten. Und ich mich auch. Schlaf weiter, du wirst deine Kräfte noch brauchen. Geht oh, ja. Die anderen auch schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Krabat. Gute Nacht. Am anderen Morgen saßen wir zu zwölft um einen langen Holztisch in der Gesindestube. Je vier von uns aßen fette Hafergrütze aus einer Schüssel. Ich hoffe, wir haben dich heute Nacht nicht zu sehr erschreckt. Nein, nicht allzu sehr. Tonna mochte ich auf Anhieb. Er war ein stattlicher, muskelbepackter Bursche mit dichtem, eisgrauen Haar. Aber dem Gesicht nach noch keine 30 Jahre alt. Ein großer Ernst ging von ihm aus. Besonders von seinen Augen. Hast du denn gut geschlafen, Krabat? Wie ein Stein. Bei Tageslicht sahen die Burschen aus wie tausend andere. Alle elf waren um einige Jahre älter als ich. Woher sind eigentlich die Sachen, die auf meiner Pritsche lagen? Wir sind zwar getragen, aber passen mir wie angegossen, seht ihr? Habe ich was Dummes gesagt? Nein. Nein, die Sachen, sie stammen von deinem Vorgänger. Und? Warum ist er nicht mehr da? Hat er ausgelernt? Ja. Der hat ausgelernt. Schwätzt mir nicht! Und du, merk dir dies. Wer viel fragt, der viel irrt. Wiederhole das. Wer viel fragt, der viel irrt. Schreib dir das hinter die Ohren. Und jetzt komm mit. Der Meister führte mich in die Mehlkammer hinter die Mühle. Es war ein niedriger Raum mit zwei winzigen Fenstern. Blind von Mehlstaub. Mehlstaub war auch auf dem Fußboden, an den Wänden und fingerdick auf dem eichenen Wiegebalken unter der Decke. Ausfegen! Ich machte mich an die Arbeit, aber schon nach wenigen Besenstrichen stand ich in einer dichten, weißen Wolke. So geht das nicht. Wenn ich bis hinten durch bin, liegt vorn wieder alles voll. Ich werde ein Fenster öffnen. Zugnagelt! So ein Blödsinn! Die Tür? Hey! Wie soll man fegen, wenn alle Luken dicht sind? Macht auf! Macht auf! Das Atmen fiel mir immer schwerer. Ich schwitzte. Der Mehlstaub verkleisterte Haare und Wimpern. Er kitzelte in der Nase, er kratzte im Hals. Mehlstaub und wieder Mehlstaub. In dichten Schwaden, wie Nebel, wie Schneegestöber. Gerne hätte ich aufgegeben. Aber ich wollte es mir nicht mit dem Meister verscherzen. Also machte ich weiter. Stunde um Stunde. Mir war hundeelend zumute. Aber ich fegte weiter. Komm raus! Mittag! Ich kann nicht mehr. Lass gut sein, Krabat. Keinem mehr geht es am Anfang besser. Komm. Tonda murmelte vor sich hin. Und dann schrieb er etwas mit der Hand in die Luft. Da erhob sich der Staub in der Kammer, als würde aus allen Fugen und Ritzen der Wind blasen. Eine lange Mehlfahne stob zur Tür hinaus in den Wald. Und die Kammer war leer. Blank bis auf das letzte Stäubchen. Wie macht man das? Lass uns ins Haus gehen, Krabat. Die Suppe wird kalt. Ich bekam nicht raus, wie Tonda das geschafft hatte. Noch nicht. Und ehrlich, ich hatte auch gar keine Gelegenheit. Denn für mich begann eine harte Zeit auf der Mühle. Wo steckst du, Krabat? Da sind ein paar Säcke Korn auf den Speicher zu schleppen. Sobald ich eine Arbeit beendet hatte, stand der Meister schon wieder da und fand etwas Neues. Krabat, komm her! Das Getreide da auf dem Schüttboden. Schaufle es um. Aber richtig, von Grund auf, dass es nicht auskeimt. Er ließ mich Korn schleppen, Holz spalten, Schnee schaufeln. Oder gerne auch mal eine Arbeit zwei- oder dreimal verrichten. Das Mehl, das du gestern gesiebt hast, Krabat, ist voller Spelzen. Du wirst es dir nach dem Abendbrot vornehmen und bevor es nicht ohne Makel ist, gehst du mir nicht zu Bett. Nachts auf dem Strohsack war ich wie gerädert. Das Kreuz tat mir weh. Die Haut an meinen Schultern war durchgescheuert. Aber nur mir ging es so. Den anderen schien das schwere Tagewerk auf der Mühle nichts auszumachen. Keiner wurde müde, keiner klagte, keiner geriet bei der Arbeit in Schweiß oder außer Atem. Krabat, es hat geschneit. Schaufel den Zugang zum Brunnen frei. Wege und Stege waren eines Morgens mit Schnee zugeweht. Ich biss die Zähne zusammen, denn bei jedem Schaufelwurf spürte ich einen stechenden Schmerz im Kreuz. Nicht aufgeben, Krabat. Tonda legte einen Arm um meine Schulter und in diesem Moment waren alle Schmerzen wie weggeblasen. Ich packte die Schaufel und hätte sofort mit Feuereifer drauf losgeschippt, hätte mich Tonda nicht daran gehindert. Lass dir aber nichts anmerken. Der Meister darf keinen Verdacht schöpfen und es nicht merken. Und auch Lischko nicht. Ich gab mir also die allergrößte Mühe, angestrengt zu wirken. Na, Krabat, wie schmeckt die Arbeit? Wie soll sie schon schmecken, Lischko? Das ist Hundedreck. Dann weißt du's. Nun legte mir Tonda öfters heimlich die Hand auf. Ich spürte immer gleich frische Kraft. Und die Arbeit, so schwer sie auch sein mochte, ging mir für eine Weile leicht von der Hand. Hey Juro, du Schwachkopf, hier fehlen zwei Löffel. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Andrusch, lass es gut sein. Ach, geh deine Grütze kochen. Andrusch, das reicht. Ja, wieso macht Juro ja eigentlich die ganze Hausarbeit? Wieso ist er kein richtiger Müllerbursche wie ihr alle? Das merkst du doch. Weil er zu dumm ist, um Kleie und Mehl auseinanderzuhalten. Und dass er, wenn der Gevatter kommt... Andrusch. Ich meine, dass er nicht längst aus Versehen ins Mahlwerk gestolpert und zwischen die Steine geraten ist, das verdankt er nur dem Umstand, dass Dummheit und Glück ja mit Vorliebe Hand in Hand gehen. Nicht wahr, Jo? Was? Was? Für die Hausarbeit war ihn nicht zu dumm. Juro kochte, spülte, bug das Brot, heizte ein, schrubbte die Böden und Treppen und machte überhaupt alles. Er kümmerte sich sogar noch um die Hühner, Gänse und Schweine. Wie Juro das schaffte, war mir ein Rätsel. Ich bewunderte ihn. Aber der Meister behandelte ihn wie den letzten Dreck. Einmal brachte ich Juro eine Ladung Holz in die Küche. Und zum Dank steckte er mir ein Stück Wurst zu. Das riecht gut. Ja, das ist gute Wurst. Mit Fenchel und Kümmel. Vom Wildschwein. Sag mal, warum lässt du das alles gefallen? Ich? Was? Vom Wildschwein? Nein. Ich meine, wie die dich behandeln. Der Meister springt doch mit dir um, dass es eine Schande ist. Und die Burschen verspotten dich ständig. Tonda nicht. Und du auch nicht. Ich würde mich wehren, verstehst du? Mir nichts mehr gefallen lassen. Von Lischko nicht und von Andrusch nicht. Und von keinem anderen. Du könntest das vielleicht, Krabat. Aber ich... Wenn man ein Dummkopf ist, dann... Dann lauf weg. Lauf weg hier und such dir woanders was, wo du es besser hast. Weglaufen? Ja, weglaufen. Ich hab's auch schon mal gemacht. Wann? Letztes Jahr, als meine Eltern an den Pocken gestorben waren, da hatte mich der Herr Pastor zu sich genommen. Nichts gegen den Herrn Pastor und seine Frau, aber mit mir hatten die einfach den Falschen erwischt. Ich sollte von morgens bis abends brav sein, nicht schimpfen und mich nicht mit den anderen Jungs prügeln. Hier, nimm ein Stück Brot. Danke. Und dann? Dann wollten sie, dass ich weiße Hemden trage und mir den Hals wasche. Ich sollte mir die Haare kämmen. Oh je. Ich hab's versucht, Juro. Ich bin 2 Wochen bei ihnen geblieben. Und dann bin ich abgehauen. Das war ja einfach. Aber versuch doch mal, hier wegzulaufen. Ich hab doch aber gar keinen Grund dazu. Nein, gewiss nicht. Und hoffen wir, dass du nie einen haben wirst. An diesem Abend ließ ich die Gesellen mit ihren Späßen in der Stube sitzen und verzog mich nach oben auf meinen Strohsack. Wovor sollte ich hier weglaufen? Klar, die Arbeit war hart, aber Tonda half mir ja. Das Essen war gut und reichlich und ich hatte ein Dach über dem Kopf. Ohne Wanzen und Flöhe wohlgemerkt. Das war schon eine Seltenheit. Wenn ich ausreiße, muss es Sommer sein. Wie die Wiesen nicht blühen, und die Fische im Mühlenweiher nicht springen, bringt mich hier keiner weg. Während ich an den Sommer dachte, fiel ich in einen seltsamen Schlaf. Dir werde ich's austreiben, Bürschchen. Am helllichten Tag zu faulenzen. Was liegst du da wie ein voller Sack im Gras? Na, schmeckt der dir der Knotenstock, ja? Ja, du bekommst noch ein Stückchen. Was erlaubte sich der Meister? Ich war entrüstet. Das musste ich mir nicht gefallen lassen. Im Winter ja, im Winter vielleicht, als der Eiswind über die Heide fauchte. Aber der Meister hatte wohl vergessen, dass Sommer ist. Ich machte mich davon. Niemand war zu sehen, auch nicht Lyschko. Aber etwas stimmte nicht. Irgendjemand beobachtete mich doch. Was war das für eine Katze da oben auf dem Dach des Holzschuppens? Sie hatte nur ein Auge und damit starrte sie mich an. Ich nahm einen Stein und warf nach ihr. Ich war schnell in meinem Traum und sehr weit gekommen. Schon bis zu der Stelle, die wir den Wüstenplan nennen. Vor mir lag Tondas Grab. Auf einer verkrüppelten Kiefer am Rand des Wüstenplans hockte reglos ein fetter Rabe. Er starrte mich an. Mit einem Auge. Das linke fehlte ihm. Ich wusste, ich muss weg. Ich musste laufen, schnell laufen. Am schwarzen Wasser entlang, bachaufwärts, Stunde um Stunde. Bald würde ich am Ende des Koselbruchs sein. Ich sah schon die Lichtung vor mir. Dort, so war ich sicher, dort würde der Meister keine Macht mehr über mich haben. Gleich würde ich da sein. Gleich wäre ich frei. Gleich. Aber nein. Nein, das konnte nicht sein. Da war die Mühle. Na, Krabat? Ich wollte schon nach dir suchen lassen. Der Traum ging weiter. Ich war wütend. Wie hatte das passieren können? Am nächsten Tag versuchte ich es sofort wieder. In aller Frühe, vor Tau und Tag, in entgegengesetzter Richtung. Zum Wald hinaus, über Felder und Wiesen, durch Dörfer und Weiler. Ich sprang über Wasserläufe, lief und lief, ohne Rast und ohne Aufenthalt. Und am Ende des langen Tages stand ich wieder vor der Mühle im Koselbruch. Die Gesellen warteten draußen schon auf mich. Na, Kleine. Atemnot. Ja, ja. Manche Ausflüge können eben sehr anstrengend sein. Ich wusste, ich hätte aufgeben sollen, aber meine Wut steigerte sich nur noch. In der folgenden Nacht versuchte ich es ein drittes Mal. Ich lief immer dem Nordstern nach, holte mir Schrammen und Beulen. Ein riesiger Uhu saß zum Greifen nah auf einem Ast vor mir. Sein linkes Auge fehlte. Ich rannte, fiel über Wurzeln, rannte, stolperte in einen Wassergraben, rannte und rannte und landete bei Tageseinbruch genau da, wo ich aufgebrochen war. Im Haus war zu dieser Stunde noch alles still. Nur Juro rumorte in der Küche herum. Er hantierte am Herd. Ich ging zu ihm. Du hast recht gehabt, Juro. Man kann hier nicht weglaufen. Was du allein nicht geschafft hast, Krabat, das wäre vielleicht zu schaffen, wenn zwei sich zusammentun. Wollen wir beide es miteinander versuchen? Das nächste Mal? Furchtbar, alles voller Krümel. Hey, schaut mal. Was denn? Unser Kleiner schläft schon. Och, wie süß, guck ihn hier. Lass ihn in Ruhe, Lyschko. Ich spürte noch den Wurstgeschmack auf den Lippen und konnte nicht lang geschlafen haben, obwohl ich im Traum 2 Tage und 2 Nächte durchlebt hatte. Die nächsten Stunden lag ich wach. Am Morgen ging ich in aller Früh zu Juro. Ich habe von dir geträumt. Ach ja? Ja, du hast mir im Traum etwas vorgeschlagen. Ich? Ja, dann wird es ein schöner Blödsinn gewesen sein. Vergiss es schnell wieder, Krabat. Krabat! Feg die Mahlstube! Wie jeden Tag musste ich am Morgen zunächst fegen. Von den 7 Mahlgängen der Mühle wurden 6 ständig betrieben. Der siebte nie. Deshalb nannten sie ihn den Totengang. Ich dachte, er wäre kaputt, aber beim Fegen der Mahlstube entdeckte ich unter dem Auslauf des Totenganges ein wenig Mehl. Und auch im Mahlkasten war welches. Aber da musste ja in der Nacht gelaufen sein. Ich stieg zur Bühne hinauf, von der aus das Mahlgut sackweise in die trichterförmige Schütte gekippt wird. Aus der läuft es dann über den Rüttelschuh zwischen die Mühlsteine. Beim Einkippen lässt es sich nie vermeiden, dass Körner daneben fallen. Und tatsächlich, da lag etwas. Nur es war kein Getreide. Zähne? Zähne. Es sind Zähne. Knochen. Tonne. Was suchst du hier oben, Krabat? Komm runter, bevor dich der Meister erwischt. Und vergiss, was du gesehen hast. Hörst du mich, Krabat? Vergiss es. Was ich nicht alles vergessen sollte in dieser Mühle. Aber es wollte mir nicht gelingen. Ich vergaß nichts. Die Wochen gingen ins Land. Der Februar war sehr kalt und wir mussten jeden Morgen das Eis vor der Schleuse aufhacken. Zum Ende der ersten Märzwoche schlug das Wetter um. Es wird wieder Schnee geben. Ich spür's deutlich in den Knochen. Wenig später regnete es wie aus Kübeln. Das Eis schmolz und der Mühlenweiher schwoll bedrohlich an, was Androsch Anlass zum Spott gab. Weißt du was, Kito? Du solltest dir einen Laubfrosch halten. Auf deine Knochen ist kein Verlass mehr. Wenn das so weitergeht, dauert es keine 3 Tage mehr und wir saufen mitsamt der Mühle ab. In einer Neumondnacht träumte ich, die Mühle würde brennen. Schon hörte ich das Knistern der Flammen im Gebälk. Ich erwachte mit einem Schrei und wollte Tonda wecken, aber ich war allein auf dem Dachboden. Die Strohsäcke lagen leer und verlassen, mit zurückgeschlagenen Decken und zerknüllten Leinentüchern. Die waren nicht weiß, sondern rot, und Schatten wanderten darauf. Fast schien es, als brannten sie. Dann sah ich, dass draußen vor dem Giebelfenster ein rotes Licht zuckte. Unten, auf dem Vorplatz der Mühle, stand ein schwarzes Fuhrwerk. 6 rabenschwarze Rösser waren davor gespannt. Auf dem Kutschbock saß mit hochgeschlagenem Mantelkragen, den Hut in die Stirn gezogen, eine nachtschwarze Gestalt. Nur die Hahnenfeder, die er am Hut trug, war hell und rot. Einer Flamme gleich loderte sie im Wind. Der Schein reichte, um den Vorplatz in flackerndes Licht zu tauchen. Die Mühlknappen hasteten zwischen Haus und Planwagen hin und her, luden Säcke ab und schleppten sie in die Mahlstube. Sogar der Meister, der sonst nie einen Finger krümmte, schuftete mit den anderen um die Wette, als ob er es bezahlt kriegte. Dann drehte sich das Mühlrad. Und nun hätten mit dumpfem Gepolter die Mahlgänge einsetzen müssen. Aber nur einer lief an. Ich entsann mich des toten Ganges und mir lief eine Gänsehaut über den Rücken. Was immer die Säcke vorher enthalten hatten. Nun wurde der Inhalt in gemahlenem Zustand zurückgebracht. Die ganze Nacht ging dieses Treiben. Beim ersten Hahnenschrei rumpelte der schwer beladene Wagen durch die nassen Wiesen davon, auf den Wald zu. Und seltsam, er hinterließ keine Spur im Gras. Was ist los? Hast du eine schlechte Nacht gehabt? Wie man's nimmt. Ich brauchte ja nicht zu schuften. Ich hab bloß zugeschaut. Aber ihr? Warum habt ihr mich nicht geweckt, als der Fremde gekommen ist? Ihr wollt das wohl von mir geheim halten, wie so vieles, was auf der Mühle vorgeht. Alles braucht seine vorgeschriebene Zeit. Bald wirst du erfahren, welche Bewandtnis es mit dem Meister und dieser Mühle hat. Der Tag und die Stunde sind näher, als dir vielleicht lieb ist. Bis dahin gedulde dich. Und ich geduldete mich. Bis Karfreitag. Über dem Koselbruch hing ein fahler, aufgedunsener Mond. Es war genau wie damals im Traum. In der Schmiede von Petersheim. Am Ende des Flures standen die 11 Gesellen. Die Tür zu der schwarzen Kammer stand offen. Der Meister saß hinter dem Tisch. Tritt näher, Krabat. Wie damals bei meiner Ankunft lag wieder das dicke, in Leder eingebundene Buch vor ihm. Und es fehlte auch nicht der Totenkopf mit der brennenden roten Kerze. Und ihr da, husch auf die Stange! 11 Raben flatterten an mir vorbei. Ich drehte mich um. Die Müllerburschen waren verschwunden. Seit einem Vierteljahr bist du nun auf der Mühle, Krabat. Wohlan, du hast dich gut geschlagen. Die Probezeit ist bestanden. Du bist kein gewöhnlicher Lehrjunge mehr. Mit der linken Hand berührte er meine linke Schulter. Du sollst fortan mein Schüler sein. Mich schauderte. Und ich spürte, wie ich anfing zu schrumpfen. Ich wurde kleiner und mir wuchsen Rabenfedern, ein Schnabel und Krallen. Husch auf die Stange, Krabat! Du musst wissen, Krabat, dass du in einer schwarzen Schule bist. Hier lernt man nicht lesen und schreiben und rechnen. Hier lernt man die Kunst der Künste. Das Buch hier ist der Korrektor, der Höllenzwang. Es enthält alle Zaubersprüche der Welt. Ich allein darf sie lesen, weil ich der Meister bin. Ich allein. Hast du mich verstanden, Krabat? Verstanden. Dann hör mir jetzt aufmerksam zu. Dies ist die Kunst, einen Brunnen versiegen zu machen. Dass er von aufmerksam saßen die Raben auf der Stange. Ich versuchte, die Gesellen in ihnen zu erkennen, denn die Raben waren von unterschiedlicher Gestalt. Die beiden größeren, das hätten Michau und Merten sein können. Einer hatte eine Wulst am Schnabel. Das könnte Androsch sein, dachte ich, mit seiner Pockennase. Nachdem du dies alles schweigend verrichtet hast, sollst du den Brunnen dreimal umschreiten und sprechen, was hier geschrieben steht. Toll Alion de Goulot in Durien Hira. Dreimal im Ganzen verlas der Meister den Text und die Zauberformel. Nach dem dritten Mal schloss er das Buch und der Blick seines Auges brannte auf mir. Ich habe euch jetzt ein neues Stück der geheimen Künste gelehrt. Lasst hören, was ihr davon behalten habt. Du da, fang an. Dies ist die Kunst, einen Brunnen versiegen zu machen, dass er von einem Tag auf den anderen... Der Meister bestimmte bald diesen Raben, bald jenen und fragte ihn ab. Nachdem du dies alles schweigend verrichtet hast, sollst du sprechen, was hier geschrieben steht. Toll Alion de Goulot, in Durien Hira. Und jetzt du. Das ist die Kunst. Das ist die Kunst, einen Brunnen. Ein nächstes Mal, Krabat, solltest du mehr auf die Worte achten als auf die Stimmen. Überdies musst du wissen, dass niemand in dieser Schule zum Lernen gezwungen wird. Prägst du dir ein, was ich aus dem Korrektor vorlese, ist es zu deinem Nutzen. Andernfalls schadest du nur dir selber. Merk dir das. Wir flogen von der Stange und ich begriff nicht, wie es geschah. Aber im Hausflur nahmen wir wieder Menschengestalt an. Am folgenden Tag, dem Kar-Samstag, brauchten wir nicht zu arbeiten. Was die meisten zum Anlass nahmen, sich nach dem Frühstück wieder aufs Ohr zu legen. Auch du solltest hinaufgehen und auf Vorrat schlafen. Auf Vorrat? Wieso? Das wirst du schon noch sehen. Leg dich jetzt hin und versuch zu schlafen, solange du kannst. Krabat! Aufwachen! Ich hatte nicht das Gefühl, lange geschlafen zu haben, als Juroch mich weckte. Aufstehen, Krabat! Das Essen steht auf dem Tisch. Was? Schon Mittag? Mittag ist gut. Draußen geht die Sonne bald unter. Nach dem Essen, bei Anbruch der Osternacht, kam der Meister zu uns in die Gesindestube. Geht nun, holt euch das Mahl. Der Meister bestimmte jeweils zwei Burschen, die dann schweigend zusammen die Mühle verließen. Zum Schluss blieben Tonda und ich übrig. Hier, nimm die Wolldecke. Und jetzt komm. Wir schlugen den Weg nach Schwarzkolm ein. Am Mühlenweiher vorbei, durch den vorderen Koselbruch. Wohin gehen wir? Zu Bäumels Tod. Der Himmel war hoch und weit und voller Sternenglanz. Ich genoss es, nicht in der Mühle zu sein, sondern hier draußen. Zusammen mit Tonda, ohne den ich die vergangenen 3 Monate wohl kaum überstanden hätte. Gleich sind wir da. Wir folgten der Straße bis an die nächste Biegung, wo sich im Schatten der Kiefern ein mannshohes Holzkreuz fand. Stark verwittert schon, ohne Inschrift und Schmuck. Bäumels Tod. Vor vielen Jahren ist hier ein Mann namens Bäumel ums Leben gekommen. Wie denn? Beim Holzfällen, wie man sagt. Genau weiß das heute niemand mehr. Und wir? Weshalb sind wir hier? Weil der Meister es so verlangt. Wir müssen, wie alle, die Osternacht unter freiem Himmel verbringen. Je 2 miteinander. An einer Stelle, wo jemand gewaltsam zu Tode gekommen ist. Und was nun? Wir zünden ein Feuer an. Dann wachen wir unter dem Kreuz, bis der Morgen graut. Und bei Anbruch des Tages werden wir uns mit dem Mahl versehen. Einer den anderen. Eingehüllt in unsere Decken saßen wir schon eine ganze Weile unter dem Holzkreuz. Frierst du auch nicht? Nein. Du, Tonda? Was gibt es? Ob ich den Meister erzürnt habe, weil ich unaufmerksam gewesen bin? Nein. Ich will mich in Zukunft zusammennehmen und aufpassen, dass ich mir alles merke. Glaubst du, ich schaff das? Doch, ja. Du schaffst es. Tonda saß aufrecht da, den Rücken gegen das Kreuz gelehnt, reglos, den Blick in die Ferne gerichtet, über das Dorf hinaus auf die mondhelle Heide. Tonda? Ein Toter hätte nicht tiefer schweigen, nicht starrer blicken können. Mir wurde unheimlich. Ich hatte davon gehört, dass manche Leute sich auf die Kunst verstanden, aus sich hinauszugehen, indem sie aus ihrem Körper schlüpften wie ein Schmetterling aus der Puppe und ihn als leere Hülle zurückließen, während ihr wahres Ich seiner Wege ging, unsichtbar, auf geheimen Pfaden einem geheimen Ziel nach. Ich zwang mich, wach zu bleiben und versorgte das Feuer. Tonda regte sich nicht, so verrannen die Stunden. In der Osternacht zogen die Mädchen singend die Dorfstraße auf und ab, von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Und eine von ihnen, das wusste ich, war die Kantorka. Sie, mit der schönsten und reinsten Stimme von allen, ging in der ersten Reihe und durfte vorsingen, sie allein. Sie singt wunderschön. Ich liebte ein Mädchen. Warschula war ihr Name. Warst du deswegen gerade so anders? Du musst wissen, dass keiner von uns auf der Mühle den Mädchen Glück bringt. Hast du Warschula auch kein Glück gebracht? Nein. Seit einem halben Jahr liegt sie auf dem Friedhof von Seidewinkel. Ich will dir keine Angst machen, Krabat. Aber solltest du jemals ein Mädchen lieb haben, dann lass es dir nicht anmerken. Mädchen? Mädchen sind albern. Wie auch immer, Krabat. Wenn es passiert, sorge dafür, dass der Meister es nicht erfährt. Und auch Lischko nicht, der ihm alles zuträgt. Haben der Meister und Lischko denn damit zu tun, dass der Mädchen gestorben ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Warschula noch am Leben wäre, hätte ich ihren Namen für mich behalten. Ich habe das erst erfahren, als es zu spät war. Du aber, Krabat, du weißt es nun und du weißt es rechtzeitig. gib, wenn du je ein Mädchen hast, ihren Namen nicht preis. Um nichts auf der Welt lass ihn dir entlocken. Von niemand, hörst du, im Wachen nicht und im Schlaf nicht. Sonst bringst du euch ins Unglück. Da sei unbesorgt. Ich mach mir nichts aus Mädchen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das ändern sollte. Leg noch was aufs Feuer, Krabbert. Mir wird kalt. Bei Tagesanbruch schnitt Tonda mit einem Messer zwei Holzspäne aus dem Kreuz. Hier, nimm einen und steck ihn in die Glut. So, siehst du? Einfach. Was ein Drudenfuß ist, das weißt du wohl? Nein. Er geht so. Sieh her. Mit der Fingerspitze zeichnete Tonda eine Figur in den Sand. Ein Stern mit 5 Zacken, gebildet aus 5 Linien, deren jede sich mit 2 anderen überschnitt, sodass sich das Ganze in einem Zug zeichnen ließ. Das ist das Mal. Versuche es nachzuziehen. Jetzt nimm den Span, knie dich ans Feuer und zeichne mir über die Glut weg das Mal auf die Stirne. Ich werde dir vorsprechen, was du zu sagen hast, und dabei dir das Mal zeichnen. Ich zeichne dich, Bruder. Ich zeichne dich, Bruder. Mit Kohle vom Holzkreuz. Mit Kohle vom Holzkreuz. Ich zeichne dich. Ich zeichne dich. Mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Mit dem Mal der geheimen Bruderschaft. Das war's. Gehen wir. Wir scharrten Sand auf die Feuerstelle, verstreuten das übrige Holz und traten den Heimweg an. Als wir auf den Wald zuliefen, tauchten vor uns aus den Morgennebeln die Umrisse schattenhafter Gestalten im Frühlicht auf. Lautlos, in langer Reihe, kamen uns die Mädchen des Dorfes entgegen. Dunkle Tücher um Kopf und Schultern, jede mit einem Tonkrug in den Armen. Komm! Sie haben das Osterwasser geholt. Wir wollen sie nicht erschrecken. Duck dich hier hinter die Hecke. Das Osterwasser musste man schweigend am Ostermorgen vor Sonnenaufgang aus einer Quelle schöpfen und nach Hause tragen. Wenn man sich darin wusch, erwarb man sich Schönheit und Glück für ein ganzes Jahr. Das wenigstens behaupteten die Mädchen. Und außerdem konnten sie, wenn sie das Osterwasser ins Dorf trugen, ohne sich dabei umzuschauen, ihrem künftigen Liebsten begegnen. Das sagten die Mädchen auch. Damals hielt ich das alles für ausgemachten Blödsinn. Damals, als ich noch ein unwissender Lehrling war, in der Mühle am Koselbruch, am Schwarzen Wasser.